Gäste, ich freue mich, dass ihr alle meiner Einladung gefolgt seid. Lasst uns dem Herrn Dank sagen! Gast in Dorstadt zu Besuch. Anastasius, ein junger römischer Edelmann und enger Freund unseres Kaisers. Hab Dank, Bischof Fulgentius. Aus Aachen überbringe ich die besten Wünsche Kaiser Lothars. Ein herzliches Willkommen für Anastasius! In nomine Patri! Im Namen des Herrn! Eminenz, Aesculapius ist eingetroffen. Nur herein mit ihm. Der Segen des Herrn sei mit euch. Ja, ja, schon gut, aber was ist das? Wolltet ihr nicht nur ein Kind mitbringen, oder sehe ich schon doppelt? Es sind die beiden Kinder des Dorfpriesters von Ingelheim. Sie sind ohne das Einverständnis ihres Vaters hier. Doch ich konnte sie nicht länger in der Obhut dieses Tyrannen belassen. Rührend, eure Fürsorge, Aesculapius. Aber sagt mir ehrlich, trügt mich der Wein oder sieht der Junge dort aus wie ein Mädchen? Sie ist kein gewöhnliches Mädchen, Eminenz. Seit Jahren bin ich schon auf Reisen. Ich hab so ein Talent noch nie erlebt. Ich seh, wie alles an dem Kind nach Wissen und Erkenntnis strebt. Fulgentius, man schätzt euch überall als mutigen und weitsichtigen Mann. Sie ist ein Mädchen und doch bitt ich euch darum, dass sie an der Schola lernen kann. Ein Mädchen an der Domschule. Was meint denn der Freund des Kaisers dazu? Das halte ich für ein hoffnungsloses Unterfangen. Seit langem ist es schon erwiesen, das Hirn der Frau ist schwach und klein. Sie soll gebären und nicht denken. Und dem Manne hörig sein. Ist das alles, was ihr über Frauen wisst? Die Wissenschaft sagt über Frauen, ihr Körpersaft ist feucht und kalt. An Logik und an Abstraktion versagt der Geist von Weibern bald. Da hört ihr es, Aesculapius. Es hat wohl keinen Sinn. Gebt dem Mädchen doch die Möglichkeit, sein Können zu zeigen. Stellt es auf die Probe. Endlich ein Vorschlag von Format. Ich danke euch, mein lieber Markgraf Gerold. Hier, Eminenz. Das scheint mir doch weder der angemessene Ort noch die richtige Zeit dafür zu sein. Sie ist doch nur ein Kind und ein Mädchen obendrein. So frage ich euch, was habt ihr zu verlieren? Ein hochgelehrter Mann wie ihr? Oder seid ihr euch zu fein? Von eurem Wissen können wir doch alle profitieren. Anastasius, tut uns den Gefallen und findet heraus, ob das Mädchen für die Domschule geeignet ist. Schön, dann bitte. Quincunque vult, was bedeutet das? Das ist der Lehrsatz, der besagt, dass die drei Personen der Dreifaltigkeit kosubstantiell sind. Die Zwei-Naturen-Lehre, dass Jesus Christus so vollkommen göttlich wie vollkommen menschlich gewesen ist. Confessio fidei, was heißt denn das? Ein falscher Lehrsatz, der besagt, dass Christus vor allem ein menschliches Wesen war und erst in zweiter Linie göttlicher Natur. Filius non proprius, sed adoptivus. Damit ist noch nichts bewiesen. Sie plappert nach, sie imitiert. Weibern ist nun mal der Weg verwehrt, der zur Erkenntnis führt. Gott schuf die Frau an zweiter Stelle. Eva verfiel des Teufels List. Das zeigt uns deutlich, dass die Frau dem Manne unterlegen ist. Von mir aus kann sie auch oben liegen. Weil Gott die Frau als zweites schuf, hat er sie aus Adams Rippe gemacht, wohingegen Adam aus feuchtem Lehm geknetet wurde. Außerdem sollte die Frau dem Manne als überlegen betrachtet werden. Denn Eva aß aus Liebe zum Wissen und zum Lernen von dem Apfel, während Adam nur davon aß, weil Eva ihn gefragt hat, ob er ein Stück haben will. Das Mädchen ist überaus belebt. Sie soll bleiben, aber wo soll sie wohnen? In den Unterkünften der Jungen ja wohl kaum. Sie kann bei mir wohnen, wenn es eurer Eminenz recht ist. Meine Gemahlin und ich würden das Mädchen mit Freuden aufnehmen. Gezeichnet, Markgraf. Ich unterstelle das Kind euren persönlichen Schutz. Aber jetzt wollen wir endlich feiern!